Ihr wollt zu mir, ich empfange euch mit geschlossener Tür. Ich bin hier, genau hier, wo die Hoffnung stirbt. Deine scheiß Träume gehen drauf am Wendepunkt. No chance, was willst du tun, wenn das Ende kommt, ey? Ich will keine Minute mehr verschwenden. Ich krieg Zustände, das Blut klebt an meinen Netten. Es ist untrist, der Horizont ist helle. Erfolgers Life, was willkommen in der Hölle. Es wird heiß und du weißt, jeder Tag kann der letzte sein. Das ist mein Ding, jeder Part muss der beste sein. Die Stimme sagt, lebe weise deine Tage, als geben mir die Ärzte noch so ein oder zwei Jahre. Ich weiß, ihr Clowns seid so cool und das Leben well. Ich hab nichts zu verlieren außer meinem Leben selbst. Und das ist viel, vielleicht mehr als ich verdient habe. Ich bin auf der Zielgerade, schau in meine Visage. Früher hatte ich nichts, waren meine Hände leer. Heute biete ich euch die Tracks an wie ein Ende leer. Und mit jedem meiner Tracks kommt ein Ende näher. Das ist mein Gefühl, ich bleib kühl wie der Wintermeer. Früher hatte ich nichts, waren meine Hände leer. Heute biete ich euch die Tracks an wie ein Ende leer. Und mit jedem meiner Tracks kommt ein Ende näher. Das ist mein Gefühl, ich bleib kühl wie der Wintermeer. Der Himmel ist weit, bloß Sky is the limit. Es ist der Schluss, wenn ich sage, der Schluss ist. Und ich schrei wie ein tödlicher Schuss. Schreib wie ein Regenguss. Schreib, als wär's das Ende der Zeit. Schreib wie ein Lightscribe. Schreib meinen Frust ab, als wär ich der letzte Mensch alive. Schreib, als ob alles geht und nichts muss sein. Paar Blätter wehen vorbei, Erinnerungen ziehen vorbei. Doch schwere Zeiten gehen vorbei. Vom Wehen zum Grab, vom Leben zum Sterben. Ich muss nicht jeden sympathisch finden auf meinem Weg zu den Sternen. Und ich brauch nicht grübeln, ich hör auf das Gefühl in meinem Bauch. Und schon wachsen die Flügel, aber keine Wachsflügel. Ich mag's nicht, wenn man mich zügelt. Hab als Kind schon davon geträumt, die Erwachsenen zu verprügeln. And here I am, Deutschland.